Erster, freut euch über Jahwe, ihr, die Gott lieben. Gute Menschen sollen ihn loben. Zweiter, dankt Jahwe mit der Zither. Spielt für ihn auf der zehnseitigen Harfe. Dritter, singt ihm ein neues Lied. Spielt die Saiten kräftig mit lauter Freude. Vierter, denn Jahwes Wort ist wahr. Er tut alles treu. Fünfter, er liebt, was richtig und gerecht ist. Die Erde ist voll von Jahwes Güte. Sechster, Jahwe hat den Himmel gemacht. Er hat auch alle Sterne mit seinem Wort gemacht. Siebter, er sammelt das Wasser des Meeres wie in einem Beutel. Er legt das tiefe Wasser an seinen Platz. Achter, die ganze Erde soll Jahwe fürchten. Alle Menschen auf der Erde sollen Respekt vor ihm haben. Neunter, denn er sagte es, und es passierte. Er befahl, und es war da. Zehnter, Jahwe hat die Pläne der anderen Völker zerstört. Er hat ihre Ideen gestoppt. Elfter, Jahwes Plan bleibt für immer. Seine Gedanken bleiben für alle Zeit. Zwölfter, glücklich ist das Volk, dessen Gott Jahwe ist. Er hat dieses Volk für sich selbst ausgesucht. Dreizehnter, Jahwe schaut vom Himmel herunter. Er sieht alle Menschen. Vierzehnter, von seinem Wohnort sieht er alle Menschen auf der Erde. Fünfzehnter, er hat ihre Herzen gemacht. Er kennt alles, was sie tun. Sechzehnter, ein König gewinnt nicht durch viele Soldaten. Ein starker Mann rettet sich nicht durch seine große Kraft. Siebzehnter, ein Pferd bringt keinen Sieg. Es rettet nicht durch seine große Stärke. Achtzehnter, sicher, Jahwe sieht die Menschen, die Respekt vor ihm haben. Er sieht die, die auf seine Güte warten. Neunzehnter, er rettet sie vor dem Tod. Er lässt sie im Hunger am Leben. Zwanzigster, wir warten auf Jahwe. Er ist unsere Hilfe und unser Schutz. Einundzwanzigster, unser Herz freut sich über ihn. Wir vertrauen seinem heiligen Namen. 22. Deine Güte, Jahwe, soll bei uns sein. Wir hoffen auf dich.